Ersten rufe laut und sei nicht still. Deine Stimme soll wie eine Posaune klingen. Sage meinem Volk ihre Fehler und ihre Sünden. Zweiter, doch sie fragen mich jeden Tag. Sie wollen meine Wege kennen. Sie tun so, als ob sie Gutes tun. Sie halten sich an Gottes Regeln. Sie bitten mich um gerechte Urteile. Sie wollen, dass Gott kommt. Dritter, sie fragen, warum haben wir gefastet? Du hast es nicht gesehen. Wir haben uns geplagt, aber du hast es nicht gemerkt. Am Fasttag macht ihr eure Geschäfte. Ihr drängt eure Arbeiter. Vierter, ihr fastet für Streit und Zank. Ihr schlagt mit der Faust zu. Ihr fastet nicht, damit Gott euch hört. Fünfter, ist das Fasten, das ich will? Ein Tag, an dem der Mensch sich plagt? Man beugt den Kopf wie ein Schilfrohr. Man legt Sacktuch und Asche unter sich. Kannst du das ein Fasten nennen? Gefällt dieser Tag Jahwe? Sechster, ich will ein anderes Fasten. Nehmt ungerechte Fesseln ab. Löst die Lasten der Unterdrückung. Lasst die Unterdrückten freigehen. Zerstört jede Unterdrückung. Siebter, gib dem Hungrigen dein Brot. Nimm arme Menschen ohne Zuhause auf. Wenn du jemanden nackt siehst, gib ihm Kleidung. Hilf deinen eigenen Leuten. Achter, dann wird dein Licht wie der Morgen kommen. Du wirst schnell gesund werden. Dein gutes Handeln wird vor dir hergehen. Jahwes Herrlichkeit wird dich beschützen. Neunter, dann wirst du rufen, und Jahwe wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien, und er wird sagen, hier bin ich. Höre auf, andere zu unterdrücken. Höre auf, mit Fingern zu zeigen und Böses zu reden. Zehnter, gib dem Hungrigen dein Brot. Gib den Armen genug zu essen. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit leuchten. Deine Dunkelheit wird wie der helle Mittag sein. Elfter, Jahwe wird dich immer führen. Er wird dich in trockenen Gebieten satt machen. Er wird deine Knochen stärken. Du wirst wie ein Garten mit viel Wasser sein. Du wirst wie eine Quelle sein, deren Wasser nicht versiegt. Zwölfter, deine Leute werden alte Ruinen wieder aufbauen. Du wirst die alten Mauern wieder errichten. Man wird dich nennen, der Risse zumauert. Man wird dich nennen, der Wege wiederherstellt, damit man wohnen kann. Dreizehnten, halte dich vom Entheiligen des Sabbats fern. Mache keine Geschäfte an meinem heiligen Tag. Nenne den Sabbat eine Freude. Nenne Jahwes heiligen Tag ehrwürdig. Ehre ihn. Mache keine Arbeit und rede kein unnötiges Zeug. Vierzehnter, dann wirst du Freude an Jahwe haben. Ich werde dich über die Höhen des Landes führen. Ich werde dich das Erbe deines Vorfahren Jakob genießen lassen. Jahwe hat es wirklich gesagt.